Warum sind wir eigentlich auf Facebook? Wir sind alle hier auf Facebook. Aber warum? Wissen wir eigentlich nicht. Der eine schreibt, er hat seit heute blaue Haare. Na und? Interessiert uns eigentlich nicht. Der eine schreibt, ey, du hast eine krumme Nase. Na und? Was soll's? Interessiert mich eigentlich nicht. Der eine schreibt, ich spiel seit heute Gitarre. Na und, was soll's? Interessiert mich eigentlich nicht. Wir sind alle hier auf Facebook. Na und, was soll's? Interessiert mich eigentlich nicht. Der eine schreibt, ich hab seit heute Hämorrhoiden. Na und, was soll's? Interessiert uns eigentlich nicht. Wir sind alle hier auf Facebook. Na und, was soll's? Interessiert mich eigentlich nicht. Der eine schreibt, hey, ich fick ab heute deine Freundin. Na und, was soll's? Interessiert uns das eigentlich nicht? Wir sind alle hier auf Facebook. Na und, was soll's? Interessiert uns eigentlich nicht. Der eine schreibt, du hast eine hässliche Visage. Na und, was soll's? Interessiert uns das eigentlich nicht? Wir sind alle hier auf Facebook. Na und, was soll's? Interessiert uns eigentlich nicht. Der eine schreibt, ich setz mich hin beim Kacken. Na und, was soll's? Interessiert uns eigentlich nicht. Aber wir sind trotzdem alle bei Facebook. Genau. Weil es uns interessiert. Wir sind alle hier auf Facebook. Na und, was soll's? Interessiert uns eigentlich nicht. Der eine schreit, ich putz mir gerade die Zähne. Na und, was soll's? Interessiert uns eigentlich nicht. Wir sind alle hier auf Facebook. Genau! Weil es uns interessiert.